Laurie. Ein halbes Jahr nach der Beerdigung von Lloyd Sunderlands Frau, sie waren 40 Jahre verheiratet gewesen, kam ihn seine Schwester besuchen. Sie war von Boca Raton bis zum Rattlesnake Key mit dem Auto gefahren und hatte einen dunkelgrauen Welpen dabei, einen Border Collie Moody Mischling, wie sie sagte. Lloyd hatte keine Ahnung, was ein Moody war, es interessierte ihn auch nicht. »Ich will keinen Hund, Beth. Ein Hund ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Ich komme kaum mit mir selbst klar.« »Das sieht man«, sagte sie und hakte die spielzeuggroße Leine vom Hundehalsband los. »Wie viel hast du abgenommen?« »Weiß nicht.« Sie musterte ihn. »Bestimmt 8 Kilo. Kannst du dir gerade so leisten, mehr sollte es aber nicht werden. Ich mach dir schnell ein paar Hashbrowns und Toast dazu. Hast du Eier da?« »Ich will keine Hashbrowns«, sagte Lloyd und betrachtete den Hund. Das Tier hockte auf dem weißen Flauschteppich und er fragte sich, wie lange es wohl dauerte, bis es dort eine Visitenkarte hinterließ. Der Teppich müsste mal kräftig gesaugt werden und dem Ding würde wahrscheinlich auch eine Shampoo-Reinigung guttun, aber wenigstens hatte noch nie jemand draufgepinkelt. Der Hund sah ihn mit seinen bernsteinfarbenen Augen an. »Hast du jetzt Eier da oder nicht?« »Ja, aber...« »Und Würstchen oder so?« »Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlich lebst du allein von Tiefkühlwaffeln und Dosensuppe. Ich mach mal Kühlschrankinventur und guck, was du so alles brauchst. Und dann gehe ich zum Publix einkaufen.« Sie war 5 Jahre älter als er und hatte ihn nach dem Tod der Mutter praktisch großgezogen. Als Kind hatte er nie eine Chance gegen sie gehabt, nun waren sie beide alt und er kam immer noch nicht gegen sie an, erst recht nicht jetzt, wo Marion nicht mehr da war. Seit ihrem Tod hatte Lloyd das Gefühl, dass dort, wo sein Rückgrat gesessen hatte, nur noch eine Lücke war. Vielleicht bildete es sich irgendwann wieder zurück, vielleicht auch nicht. 65 war ein bisschen alt für Regeneration. Dem Hund allerdings, dem würde er widerstehen. Was in Gottes Namen hatte sich Bethy nur dabei gedacht? »Ich behalte ihn nicht«, sagte er. Sie hatte ihm den Rücken zugewandt und starkste auf ihren Storchenbeinen zur offenen Küche. »Du hast ihn gekauft, also bring auch du ihn zurück.« »Es ist eine Sie.« »Und ich hab sie nicht gekauft. Die Mutter, eine reinrassige Border-Collie-Hündin, hat sich auf der Straße vom Nachbarshund besteigen lassen. Wie gesagt, das war ein Moody. Der Besitzer ist die 3 anderen Welpen sofort losgeworden, nur den Mickerling hier wollte niemand. Der Besitzer, so ein kleiner Gemüsegärtner, war schon drauf und dran, die Kleine beim Tierheim abzuliefern, da hab ich im Vorbeigehen sein Schild am Telefonmast gesehen. »Wer will Hund?« stand da drauf. »Und da hast du gleich an mich gedacht.« Er betrachtete weiterhin den Hund, der weiterhin zurückäugte. Die aufgerichteten Ohren schienen das Größte an der Kleinen zu sein. »Genau.« »Ich bin immer noch in Trauer, Beth.« Sie war der einzige Mensch, gegenüber dem er seinen Zustand so unverhüllt beschreiben konnte. »Das weiß ich doch.« Flaschengeklirr aus dem geöffneten Kühlschrank. Am Schatten an der Wand konnte er sehen, wie sie sich bückte und herumkramte. »Sie ist wirklich ein Storch«, dachte er, »ein Storch in Menschengestalt, der wahrscheinlich ewig leben wird.« »Wer trauert, braucht etwas, womit er den Kopf beschäftigen kann, worum er sich kümmern kann. Das hab ich gedacht, als ich das Schild gesehen hab. Es geht nicht darum, wer einen Hund will, sondern wer einen braucht, nämlich du.« »Ach, herrje, der Kühlschrank ist die reinste Schimmelpilzfarm. Ein wissenschaftliches Experiment, das ist ja widerlich!« Der Welpe richtete sich auf, machte zaghaft einen Schritt auf Lloyd zu, änderte dann aber seine Meinung, vorausgesetzt er verfügte über so etwas, und setzte sich wieder. »Behalt du sie doch!« »Auf gar keinen Fall. Jim reagiert da allergisch.« »Bethy, ihr habt 2 Katzen. Und gegen die ist er nicht allergisch?« »Doch ist er. Deshalb reichen die Katzen. Wenn du so darüber denkst, dann bringe ich die Kleine einfach ins Tierheim in Pompano Beach. Die gewähren denen da 3 Wochen, bevor man sie einschläfert. So ein hübsches kleines Ding mit ihrem rauchgrauen Fell. Vielleicht holt sie ja jemand vorher ab.« Lloyd verdrehte die Augen, obwohl sie das nicht mitbekommen konnte. Das hatte er schon als 8-Jähriger immer getan, wenn sie ihm androhte, ihn mit dem Federballschläger zu versohlen, sollte er sein Zimmer nicht aufräumen. Manche Dinge änderten sich nie. »Greifen Sie zu«, sagte er. »Beth Young verteilt wieder kostenlos Schuldgefühle.«